1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Heute sind wir schon wieder zu spät. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist, diese Woche wegen des Feiertags. Aber ja, wir sind gespannt, was diese Woche hier alles so passiert. Wie immer montags eine offene und freie Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, die kostenfreie Telefonnummer, oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Und bitte nicht zu lange Mails schicken. Relativ kurz, wenn es geht. So, der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Rika. Die ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Rika. Schöner Name. Ja, danke schön. Was ist das für ein Name? Woher kommt der? Ja, das ist nur mein Spitzname. Ach so. Meinen richtigen Namen wollte ich jetzt nicht so nennen. Okay, gebongt. Ja. Rika, um was geht's denn? Ja, ich wollte dir gerne erzählen von meinem neuen Ohr. Und zwar bin ich mit einer Ohrmuschelfehlbildung geboren. Ja. Und jetzt habe ich am Donnerstag ein neues bekommen. Also das eine Ohr war in Ordnung von Geburt an? Ja, das rechte war wunderschön. Und das linke war eine Fehlbildung. Was bedeutet das? Wie sah das Ohr aus? Beschreib's mir mal. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Das war halt was kleiner als das andere. Und auch die Ohrmuschel war auch nicht richtig geformt. Bisschen verschrumpelt? Ja, also nee, auch verschrumpelt nicht. Kleiner gewachsen? Ja, auf jeden Fall kleiner. Schief und, gewachsen? Nö, schief war das auch nicht, aber das war halt auch nicht so, ja, so ausgebildet wie, ja, das, wie das andere Ohr. Konnte man denn mit diesem, ich sag mal, deformierten Ohr? Ja. Sagen wir es mal so. Konntest du damit genauso hören wie mit dem anderen Ohr? Ja, genauso nicht. Das ist schon etwas schlechter gewesen, aber war jetzt nicht so beeinträchtigend. Aber es war auf jeden Fall kleiner als das gesunde Ohr. Ja. Genau. So, und jetzt hast du ein neues Ohr? Ja, ich bin vorher schon zweimal operiert worden, als ich 4 war und 6. Da haben wir dann versucht, da noch etwas zu verbessern und das ein bisschen zu strecken, damit das ein bisschen größer wirkt. Aber jetzt hoffe ich jetzt ein vernünftiges Ohr. Wann war die Operation denn? Am Donnerstag. Am Donnerstag. Das heißt, das ist ja nun ein paar Tage her. Ist denn der Verband schon ab? Nee, der Verband ist noch drauf. Ach so. Das heißt, das ist jetzt sehr, sehr spannend, wenn der Verband runterkommt. Wie sieht das Ohr aus? Genau. Es ist eigentlich eine schönheitschirurgische, eine plastische Operation. Ja. Das kann man so sagen. Ja, also das Ohr haben die aus meinem Rippenknorpel, da haben die das Gerüst geschnitzt und das dann mit Haut bedeckt. Die Haut haben die vom Hinterkopf entnommen. Ach so. Also das ist ein richtiges kleines Kunstwerk, was da entstanden ist. Ja. Haben die denn das alte Ohr ganz abgeschnitten? Ja. Ach, die ist es ganz entfernt worden. Mhm. Und das neue ist jetzt dran genäht oder wie auch immer. Ja. Ja. Konntest du dir das vorher ansehen? Natürlich nicht. Das haben die während der Operation dann so geformt. Ne? Mhm. Ist das nicht irre aufregend, wenn du zum ersten Mal den Verband jetzt abnimmst? Ja, ja, ich freue mich auch schon sehr drauf. Mann. Nur jetzt wird das... Entschuldige. Das wird jetzt noch sehr geschwollen sein und wird auch noch nicht so schön aussehen. Das wird wahrscheinlich auch noch mehrere Monate dauern. Tut doch auch wahrscheinlich zurzeit sehr weh, ne? Ja. Das ist eine große Wunde. Wenn ein ganzes Ohr wegkommt und wieder rangenäht wird. Ja, aber am schlimmsten sind die Schmerzen in der Rippe. Bitte? In der Rippe. Ach so, weil das da entnommen wurde. Genau. Ah, verstehe. Mhm. Da haben die unter der Brust einen Schnitt gemacht und das dann halt rausgenommen. Und besonders beim Lachen oder beim Weinen tut das besonders weh. Das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile, ehe das ordentlich verwachsen wieder ist und sich normalisiert. Ja. Ja. Hat der Chirurg denn zu dir gesagt, er ist zufrieden mit dem Ergebnis und es ist schön gelungen? Ja, der kam direkt nach der OP und hat halt gesagt, dass das in einer OP gemacht werden konnte, weil das war von vornherein auch nicht klar, weil die nicht wussten, wie das angenommen wird, ob die Durchblutung gut genug ist, sonst hätten wir es in zwei Operationen machen können, müssen. hat er halt gesagt, dass die es in einer gemacht haben und dass das schön geworden ist. Ah ja, das war schon mal ein Wort. Also ja. Er kann dir ja nicht erzählen, es ist schön geworden, wenn es dann nicht schön geworden ist. Genau. Das heißt, du bist doch schon, freust dich schon. Hast keine Sorge, dass es vielleicht jetzt doch nicht toll aussieht. Nee, ich bin eigentlich jetzt beruhigt. Besteht denn die Gefahr irgendwie noch, dass der Körper das irgendwie nochmal abstößt? Aber es ist ja dein Eigengewebe, ne? Ja, ich glaube, da kann jetzt nichts mehr passieren. Da kann nichts passieren. Das muss ordentlich jetzt zuwachsen und dann hast du ein funkelnagelneues Ohr. Ja. War das denn mit dem vorhergehenden Ohr, bist du da öfters auch gehänselt worden von Leuten oder hast dich geschämt? Ja, ich habe mich da ziemlich für geschämt, aber das wusste eigentlich auch niemand. Also. Hast du lange Haare immer getragen? Ja, immer offen, nie einen Zopf getragen. Das war eigentlich immer so mein Geheimnis, noch nicht mal meine beste Freundin wusste das. Ach so. Und hattest du einen Freund in den letzten Jahren? Ja, habe ich. Der hat es dann aber irgendwie gemerkt, dass ich auch mal was verstecke und dann irgendwann habe ich ihm das auch erzählt. Und wie hat er reagiert? Ja, er fand das nicht schlimm. Aber er hat es dann auch angucken wollen? Nee, auch nicht, weil er hat ja gemerkt, dass ich, dass mir das sehr unangenehm ist. Ach. Und er hat das so gut akzeptiert. Aber dann musst du aber sehr geschickt gewesen sein, dass die Haare immer so über dem Ohr lagen, dass da nun keiner hingucken konnte, selbst der Freund nicht, mit dem du auch intimere Situationen erlebt hast. Ja, das war ja von klein auf schon immer so. Ich habe das ja immer schon versteckt. Mhm. Ich kannte das ja gar nicht anders. Hast du den Freund jetzt immer noch? Nee, seit einem Monat nicht mehr. Ah, aber das hat andere Gründe. Ja. Ja. Diese Operation jetzt, ist das eine rein kosmetische Operation oder... Ja, also das ist jetzt nicht so, das wird jetzt nicht so als Schönheitsoperation gewertet, weil das ja schon ziemlich schwerwiegend war. Also für deine seelische Belastung meine ich jetzt. Ja. So rein von den Körperfunktionen. Naja, du hast ja gesagt, genauso gut konntest du nicht hören da. Nee, genauso gut war das nicht. Genau. Und die Hoffnung ist jetzt, wenn die das richtig geformt haben, die Gänge und die Mulden in dem Ohr, dass du vielleicht sogar besser hören kannst. Ja, das wäre natürlich auch optimal. Mann. Das muss ja ein ganz tolles Gefühl für dich dann sein, wenn du dann vielleicht irgendwann mal die Haare hochsteckst oder dir die Haare abschneiden lässt und mit beiden Ohren durch die Welt marschierst. Genau, dann kann ich mir auch endlich Ohrlöcher stechen lassen. Genau, ganz genau. Wie hast du das denn so früher gemacht beim Schwimmen zum Beispiel? Im Sommer? Ja, ich bin sehr viel schwimmen gegangen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Du hast alle Situationen gemieden, wo das Ohr hätte irgendwie freikommen können. Ja. Aber wie geht denn das zum Beispiel beim Fahrradfahren? Ja, zum Beispiel da gerade ein Helm drüber oder so eine Mütze. Mhm. Oder eine Kapuze. Also da gibt's für jede Situation, auch bei starkem Sturm und Wind und so, gibt's einen Trick, dass das Ohr bedeckt war. Ja, und wenn es sehr windig war, habe ich auch immer so einen Seitenscheitel. Mhm. Immer schön bedeckt war. Wie lange hat die Operation gedauert? Die ging 10 Stunden. 10 Stunden? Ja. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und wer bezahlt das? Ja, das bezahlt die Krankenkasse. Das ist ja super. Das ist ja wirklich super. Sonst wäre das ein sehr teures Unternehmen wahrscheinlich geworden. Ja. Hast du dich denn selbst sehr darum bemüht, dass diese Operation jetzt durchgeführt wurde oder wie kam es dazu? Ja, also ich stand dann schon mehrere Jahre auf der Warteliste, schon fast 10 Jahre. Mhm. Und dann letztes Jahr habe ich dann noch mit dem Krankenhaus angerufen, weil ich nichts gehört hatte. Mhm. Und dann habe ich dann auch ziemlich schnell einen Termin zur Besprechung bekommen und dann hat der Arzt gesagt, er wird sich jetzt dann darum kümmern, dass das schnell vonstatten geht. Mhm. Und ein halbes Jahr später hatte ich dann auch schon den Termin für die OP. Super. Und du hast das Gefühl, dass du da auch in guten künstlerischen Händen warst? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, Rika, das ist ja eine tolle Geschichte. Mhm. Wann wird der Verband abgenommen? Am Donnerstag. Am Donnerstag, sowas. Spannend. Ja. Dann wünsche ich dir, dass der erste Anblick gut wird, auch wenn es noch ein bisschen verschwollen und blutig und vielleicht ein bisschen grün und blau aussieht, aber so grob kann man ja schon mal sehen, wie es geformt ist. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ja, zurzeit mache ich leider nichts. Und was machst du dann danach? Ja, da muss ich mal schauen. Ich wusste ja auch nicht, wie das jetzt gesundheitlich so weitergeht. Wenn ich ja dann noch eine OP hätte machen müssen, so konnte ich dann nicht so wirklich planen. Ich hatte auch tierische Angst vor der OP, ob ich auch wieder aufwache und so. Mhm. Aber da ist ja alles zum Glück gut gegangen. Alles gut gelaufen. Hast du denn einen Schulabschluss gemacht vorher schon? Ja, Realschulabschluss. Realschule. Und dann steht jetzt irgendwie irgendwann eine Lehre an. Ja. Ja. Traum? Wo soll es hingehen? Ach nö, dann habe ich noch nicht so. Noch kein Traum? Ach, nee. Na, irgendwie so eine Wunschvorstellung hat man doch. Ja, mein größter Traum war jetzt endlich ein vernünftiges Ohr. Das war der größte und den habe ich jetzt erfüllt bekommen. Ja, das finde ich auch so richtig. Man muss immer einen Traum haben, da muss man hingehen und wenn der dann erfüllt ist, dann nimmt man sich den nächsten Traum vor. Ja. Vielleicht ist der nächste Traum, noch einen Schulabschluss zu machen oder wirklich eine Lehre oder sich irgendein Gebiet auszusuchen, dann wo du hin möchtest. Mhm. Ja. Rika, entschuldige. Hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja, mich auch. Und ich wünsche gute Besserung und vor allen Dingen wünsche ich dir das schönste Ohr der Welt, wenn ja, das erstmal Dank. Dann der Verband ab ist. Alles Gute und alles Liebe. Ja, danke schön. Tschüss. Dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und ich begrüße sehr herzlich die Angelika, die ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Angelika. Weswegen rufst du mich an? Ja, und zwar geht es darum, dass ich vor 5 Jahren einen sehr, sehr schweren Herzinfarkt hatte und knapp 1,5 Jahre später mein Bruder ebenfalls. Mhm. Ist das irgendwie familiär bedingt? Ja, das haben sie uns dann nach dem Herzinfarkt meines Bruders auch erzählt. Und zwar ist es bei mir gekommen, ich hatte über ein Dreivierteljahr die üblichen Beschwerden, die Frauen halt haben, wenn sie Herzinfarkte haben. Die Symptome sind ja halt etwas anders wie bei Männern. Was sind denn das für Symptome bei Frauen? Zum Beispiel, du hast extrem Kreuzschmerzen, Rückenschmerzen, Oberbauchbeschwerden. Ja. Also ganz im Gegensatz zu Männern, die halt starke Brustschmerzen haben und extreme Schmerzen im Oberarm. Mhm. Und in diesem Dreivierteljahr hat keiner dieser Ärzte erkannt, dass das eine Herzmuskelentzündung ist, bedingt durch eine verschleppte Erkältung, wie es halt war. Mhm. Man wollte mir zu dem Zeitpunkt eine gesunde Galle rausnehmen, weil man ihm halt gedacht hat, dass halt in dem Alter passiert Gallenprobleme. Mhm. Und bei einer Voruntersuchung für diese OP habe ich dann diesen Herzinfarkt bekommen. Das konnten die aber auch nicht wirklich richtig zuordnen, haben mich dann von der chirurgischen Abteilung auf die innere Abteilung verlegt gehabt. Mhm. Und da hat auch eigentlich erst eine Krankenschwester nach 3 Tagen bemerkt, dass ich irgendwie komisch aussah und nicht so wirklich drauf war, wie man eigentlich sein sollte, hatte mich dann auf eigene Kappe zum EKG geschickt und da hat man dann festgestellt, das ist ein ganz schwerer Herzinfarkt. Das ist ja auch wieder so ein Ding, wenn ich das höre. Da ist jemand in einem Krankenhaus, in einer chirurgischen Abteilung und bekommt einen Herzinfarkt und die Leute können das nicht erkennen und diagnostizieren sofort. Ja, da muss eine Krankenschwester muss initiativ werden und dich zum EKG schicken, ist doch Wahnsinn. Ja, war auch reichlich witzig, zumal die haben mich ja dann halt vorher noch untersucht und der Doktor sagte, mit der Pumpe, also mit dem Blutdruck, den sie haben, wären sie 150. Das war sogar genau ein Tag, bevor dieser Herzinfarkt war. Unglaublich. Und da ich gar nicht der Typ war für einen Herzinfarkt, also sportlich, war schon zig Jahre sterilisiert, keine Pille, also wirklich auch... Und um ein Haar hätten die dich operiert und hätten die Galle rausgenommen, die Gallenblase rausgenommen? Genau, die überhaupt gar nicht notwendig war. Die gar nicht notwendig war. So, das Problem daran ist nun halt, dass die mich nicht innerhalb der ersten 12 Stunden vernünftig auf diesen Herzinfarkt behandelt haben. Mhm. Und dadurch meine linke Herzklappe dermaßen geschädigt worden ist, dass die also nur noch zu knapp 25% arbeitet. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass ich eine ganz erhebliche eingeschränkte Pumpfunktion habe. Wie schränkt dich das im Alltag ein? Wie merkt man das? Das merkt man in jeglicher Art und Weise. Also ich bin überhaupt nicht mehr belastbar, habe also auch knapp 3 Monate, nachdem ich den Herzinfarkt dann hatte. Ich habe also auch lange auf der Intensivstation gelegen, bis ich überhaupt mal transportfähig war. Bin dann ins andere Krankenhaus gekommen, da hat man mir dann knapp 3 Monate später einen Defibrillator eingesetzt. Mhm. Dann musste ich von da aus gleich für 6 Wochen in eine Reha-Maßnahme. Kurze Zwischenfrage, Angelika. Als dieser Herzinfarkt dann stattgefunden hat, wie hast du den bemerkt? Gar nicht wirklich. Die haben eine Darmspiegelung gemacht und da bekommt jemand ja vorher so eine leichte Sedierung. Und ich war noch so leicht benommen und die haben mich zurück ins Zimmer geschoben und ich hatte Gott sei Dank eine sehr aufmerksame Bettnachbarin damals. Und ich habe also, was ich weiß, ist, dass ich einen unheimlichen Knall gehört habe. Das war so ein ganz riesig großer Knall. Und im selben Moment hatte ich das Gefühl, als wenn mir einer einen Panzer auf die Brust gestellt hatte. Ich kriegte also keine Luft und hatte... Und diesen Knall, hörtest du denn in deinem Körper? Den hörst du im Ohr. Den hörst du wirklich nur so im eigenen Ohr. Das ist nichts, was jetzt ein anderer hört, aber du hörst so einen richtigen Knall. Und da habe ich dann versucht, halt mit aller Gewalt dieses OP-Hemdchen, was ich noch anhatte, runterzureißen. Mhm. Und dann drückte die Nachbarin die Klingel und dann sind die auch alle angelaufen gekommen und hatten zu dem Zeitpunkt angenommen, die hätten mir irgendwie die Lunge gequetscht, weil bei so einer Darmspiegelung blasen sie dir halt den Darm auf. Mhm. Und da kann es auch schon mal zu Quetschen kommen. Warum haben die denn eine Darmspiegelung bei dir gemacht? Um zu gucken, um auszuschließen, weil ich ja diese extremen Oberbauchbeschwerden hatte, ob nicht eventuell irgendwie eine Entzündung im Darmbereich oder so vorlag. Aber jetzt Gott sei Dank dann nicht der Fall war. Nachdem dann die Nachbarin die Leute alarmiert hatte, hat man das hoffentlich bald dann doch verstanden, dass es ums Herz ging. Und die haben mich dann nur zum Röntgen gefahren und haben geguckt, ob eventuell meine Lunge in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und dadurch die Verzögerung haben an der Lunge nichts feststellen können und haben mich dann am gleichen Tag, wie gesagt, von der Chirurgie in die Innere verlegt. Mhm. Und wie gesagt, da hat es dann erst wirklich 3 Tage später eine Schwester, die dann sagte, sie laufen wie eine 90-Jährige, sie sehen völlig unmöglich aus, sie haben eine Gesichtsfarbe. Hast du 3 Tage unbehandelt da gelegen? 3 Tage, komplette 3 Tage. Wenn du direkt auf einer Herzabteilung beim Herzspezialisten gewesen wärst, ging es dir heute besser. Das wäre nicht so schlimm geworden, weil dann wäre diese Schädigung, die am Herzen, man sagt ja immer, die ersten 12 Stunden sind entscheidend, dass du eben halt dementsprechend die Medikamente bekommst, und die habe ich nicht bekommen. Jetzt solltest du mir gerade eigentlich erzählen, wie das so im Alltag ist, wie du diese extreme Einschränkung, die Schädigung spürst? Also als erstes spürt man die schon mal dadurch, dass du hast einen Fremdkörper im Körper. Das ist nun mal schon mal das Erste. Nämlich das dieser Defibrillator. Ja, ist das so eine Art Schrittmacher, oder? Das ist so eine Art Schrittmacher, Der ist nur eben halt, wie man aus den billigen Filmen kennt, als wenn dir einer diese 2 Pedal auf die Brust setzt und dir einen Stromschlag verpasst. Ja. Irgendwann einer richtigen Reanimation. Und dieses Ding geht immer dann los, wenn ich mich zu sehr anstrenge, wenn mein Herz halt überanstrengt ist und über einen gewissen Herzschlag kommt oder unter einen gewissen Herzschlag fällt. Was ist denn für dich schon sehr anstrengend? Für mich ist zum Beispiel schon anstrengend, alleine vom Sofa bis zur Toilette zu gehen. Das ist also schon eine extrem körperliche Anstrengung. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank eine sehr nette Familie, die mir wirklich so ziemlich alles abnimmt, was man sich vorstellen kann. Das heißt, du kannst gar nicht rausgehen? Rausgehen doch mit meinem unterfahrbaren Untersatz. Ach so, wie in einem Rollstuhl, oder? Ja, klar. Ach so. Weil Wege, die also länger wie 50 Meter sind oder 70 Meter, die sind heute gar nicht mehr zu bewerkstelligen. Vor 5 Jahren ist das passiert. Ja. Seit 5 Jahren quälst du dich jetzt schon so rum. Soll das immer so bleiben? Das heißt, ich stehe jetzt auf einer Liste für eine Herz-Lungen-Transplantation. Ah. Aber bis man da mal drankommt, dauert eben halt. Das ist das Problem, weil es sind nun mal nicht jedes Mal passende Spender Verstehe, da. Natürlich. Also du brauchst ein neues Herz und eine neue Lunge. Ja. Warum eine Lunge auch neu? Weil ich seitdem ich 14 bin, schwerst Asthmatiker bin und durch diese Herzerkrankung, die Lungenerkrankung auch noch schlimmer geworden ist. Weil es ist eben halt blöd, diese beiden Medikamente vertragen sich nicht wirklich gut. Verkompliziert das die Suche nach einem Spender? Ja, natürlich. Ja, ne? Weil man braucht ja, das muss ja von einer Person kommen, die Lunge und das Herz. Genau, das muss auch, die Herz ist eigentlich egal, aber die Lunge darf natürlich auch nur eine gewisse Größe haben. Wenn du nur 1,70 und 50 Kilo hast, dann kannst du jetzt keine Lunge vom 1,90 Meter Mann mit 110 Kilo. Naja, natürlich, ja. Wenn du jetzt keine Lunge und kein Herz bekämst, wie wäre denn deine Lebenserwartung dann? Also die Ärzte haben mir damals prognostiziert, wenn ich gesund lebe und relativ, soweit in meinem Rahmen es möglich ist, aktiv bleibe, bei 10 Jahren. Von damals angerechnet? Von damals angerechnet. Das heißt, die Hälfte wäre da schon rum? Die Hälfte ist rum. Aber du hast eine große Hoffnung und du möchtest auf jeden Fall transplantiert werden? Ja, was heißt möchte? Ich habe Kinder. Also wenn ich die nicht hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Weil man natürlich auch Angst vor diesem großen Eingriff hat. Ja, ich habe zum Beispiel bei meiner ersten wie der Defi implantiert wurde, bei der ersten OP schon unterschreiben müssen. Ich bin also einer von diesen Risikopatienten, die unterschreiben müssen, dass mit dem Tod zu rechnen ist und dass ich eben halt die Narkose mehr oder minder auf eigene Verantwortung mache und die Ärzte von allem befreien musste. Und jetzt steht ein Wechsel der Batterie an und ich gehe mal davon aus, dass das gleiche Problem da auch wieder sein wird. Ja, ist nicht so wirklich prickelnd. Ich höre so ein seltsames Geräusch bei dir im Hintergrund. Das ist unser Hund. Ach, das ist der Hund. Du hast mir gerade erzählt, dass dein Bruder anderthalb Jahre später auch einen schweren Herzinfarkt. Wie geht's deinem Bruder? Der war klinisch tot, den haben die reanimiert. Da haben sie das genauso gemacht wie mit mir. Den haben sie also auch mit grippeähnlichen Symptomen nach Hause geschickt und der ist bei meinen Eltern auf dem Sofa wirklich gestorben. Mhm. Und dann kamen die Ärzte, haben ihn reanimiert. Und der hat seitdem schweren hypoxischen Hirnschaden. Das heißt, er hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Er hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Das heißt, es ist ein Schwerstpflegefall, kann man das sagen? Was heißt schwer? Also körperlich geht es ihm relativ gut. Also das war eigentlich nur ein relativ leichter Herzinfarkt, in Anführungszeichen. Körperlich ist er eigentlich richtig gut noch dabei, eben halt nur... Aber es muss sich jemand permanent um ihn kümmern? Er lebt bei uns, ja. Er lebt bei mir und bei meinem Mann. Wir haben den aufgenommen, wie er damals aus dem Krankenhaus rauskam. Du bist ja selbst eine schwerkranke Frau und du kümmerst dich jetzt in deinem Haushalt noch um deinen so schwerkranken Bruder? Ja. Na, das ist aber eine Leistung. Ja. Wie schaffst du das denn? Ist ja in Anführungszeichen soweit selbstständig. Das Einzige, was man bei ihm wirklich hat, man muss ihn wirklich an alles erinnern. Ob das Essen ist, trinken, Tabletten nehmen. Also wenn wir ihm die Tabletten geben, dann kommt also 10 Minuten später die Frage so, habe ich heute schon Tabletten genommen? Ja, hast du. Also alles, was gerade passiert ist, vergisst er sofort wieder? Sofort. Alles Sachen, die vor 20, 25 Jahren waren, die behält er. Aber alles, was so innerhalb der letzten, ja auch 3, 4 Tage war, das ist bei ihm einfach komplett weg. Und auch wirklich binnen kürzester Zeit, so ein Abstand von 10 Minuten, eine halbe Stunde, das sind so Sachen, die weiß er überhaupt nicht. Und das kriegt er ja auch mit, dass das weg ist. Das ist... Ja, teilweise nicht. Er sagt immer nur, es ist eben halt, er fühlt sich komisch. Bis wohin geht denn sein Gedächtnis? Ab wann setzt es denn wieder ein? Ungefähr 3 Jahre, bevor er den Herzinfarkt hatte. Ab da kann er sich erinnern rückwärts? Ab da kann er sich erinnern. Und also seitdem nichts mehr? Die er weiß. Und nein, er weiß auch von dem Herzinfarkt nichts und er weiß auch nicht, dass er vor dem Herzinfarkt in eine eigene Wohnung gezogen ist. Das sind so alles Sachen, die er überhaupt gar nicht mehr wusste. Er kannte auch, wie er aus dem Krankenhaus kam, seine Wohnung nicht und auch seine Möbel nicht. Also das war alles nicht von ihm. Das war also alles völlig fremd für ihn. Also er sagt zu dir, dass er sich irgendwie komisch fühlt. Ja. Aber er kann das nicht so direkt ausdrücken, dass er alles immer vergisst. Nein, das nicht. Also er sagt immer halt, er fühlt sich komisch oder sagt dann, heute bin ich aber wieder schusselig. Mhm. So, das sind so Sachen, die dann eben halt ab und zu mal durchkommen, aber dass er das so wirklich formulieren kann, eigentlich nicht. Ist es für dich sehr schwer und beschwerlich, deinen Bruder zu unterstützen und zu pflegen, betreuen? Das eigentlich nicht. Was für mich viel, viel schlimmer ist, ist zum Beispiel so der Zustand meiner Eltern. Die sind beide über 70, die sind beide fit wie Turnschuhe. Hm. Denen geht es gesundheitlich absolut hervorragend und ich merke ihm halt meiner Mutter an, wenn sie mit mir telefoniert oder mich anruft, wir wohnen auch noch ungefähr 400 Kilometer auseinander, dass dann eben halt, wenn ich da meinen obligatorischen Spruch sage, es lebt und es atmet, also dass ich da meiner Mutter schon extrem mit Wehen tue. Sie was hast du, es lebt und es atmet? Ja, wenn mich einer fragt, wie geht's dir, dann sage ich halt, es lebt, es atmet. Weil ich nicht jedes Mal mich darüber ausheule, jetzt wie es mir an dem Tag geht oder auch nicht geht. Aber ich verstehe es nicht, welche Sorge machen dir deine Eltern? Dass die eben halt zweimal so kurz hintereinander so einen Schlag gekriegt haben. Ach so, dass sie also belastet sind, deine Eltern. Ja, ja. Und du vielleicht Angst hast, dass sie auch irgendwie krank werden oder seelisch. Nee, irgendwie. Das eigentlich nicht, aber ich weiß, wie sehr das meiner Mutter und auch meinem Vater wehtut, eben halt, dass ihre Kinder in Anführungszeichen so jung sind und beide so krank sind. Wie alt ist denn dein Bruder? Mein Bruder, der ist jetzt 43. Und der hatte keine Frau, keine Familie? Nein, gar nicht. Meine Angelika ist stolze Leistung. Nochmal Kompliment. Also das können wir alle nur ein bisschen erahnen, wie angeschlagen du bist. Und wenn man dann noch hört, dass man einen schwerkranken Bruder, der in dieser Weise erkrankt ist, wie du es gerade geschildert hast, betreut, Chapeau. Also wirklich. Ja gut, aber wie gesagt, das würde ich auch nicht schaffen. Nicht wirklich, wenn ich nicht meine Familie, meinen Mann und meine Kinder hinter mir hätte. Wie viele Kinder hast du denn? Auch ein Großteil 3. 3. Wie alt sind die? Die sind 28, 18 und 16. Ja gut, 16 macht auch noch ein bisschen Arbeit zu Hause. Aber die sind eigentlich dadurch, dass die das jetzt die ganzen Jahre eben halt mitgekriegt haben, wie schwer krank ich bin, sind die eigentlich sehr selbstständig. Also Angelika, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dir bald wie auch immer besser geht. Ja. Dass es vielleicht dann doch zu einer Transplantation kommt, was heißt vielleicht, sondern dass es zu einer Transplantation kommt und dass das alles gut läuft und du dann nochmal doch einen großen Schub bekommst und gute Lebensqualität gewinnst. Es gibt ja Menschen, die das sehr gut verkraften und danach wie neu geboren sind. Ja, ich habe viele gesehen und viele kennengelernt in der Kur, die das eben halt gemacht haben, sei es jetzt nur Herz oder nur Lunge. Und die haben also gesagt, denen ging es hinterher wirklich tatsächlich hervorragend. Obwohl ist ja eigentlich auch traurig, dass man darauf warten muss, dass ein anderer Mensch stirbt. Ja, das ist natürlich auch, besser geht. Dennoch wünsche ich es dir von ganzem Herzen, dass es dir besser geht. Wir wünschen natürlich nicht einem anderen Menschen den Tod, sondern es sind ja meistens Unglücksfälle. Ich wünsche dir einfach, dass es dir in den nächsten Jahren viel besser geht als jetzt. Ja, prima. Wir bedanken uns. Alles gut. Danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Danke, tschüss. Hier ist Gabi. Gabi ist 50. Guten Morgen, Gabi. Ja, da ist die Gabi. Hallo. Ja, hallo Gabi. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Das ist ein ganz trauriger Anlass. Ich habe einen Freund gehabt, der ist vor gut 2 Stunden gestorben. Und der war oder ist verheiratet jetzt gewesen, die ganze Zeit noch. Mhm. Aber das war keine heimliche Beziehung. Also du warst mit diesem Mann in einer Beziehung. Es war keine platonische Freundschaft. Eine Beziehung. Eine Beziehung. Mhm. Mhm. Und er war noch in einer Ehe. Genau. Ja. Und er ist vor 2 Stunden gestorben, sagst du? Ja. Plötzlich? Nein, er hatte Krebs. Ja. Das ist schon seit gut 1,5 Jahren. Mhm. Und jetzt, es war aber nichts mehr zu machen, weil er hatte 2 Sorten Krebs. Mhm. Und es hat einfach keine Chance mehr gegeben. Und mein großer Kummer ist halt jetzt, dass ich das letzte Mal am 1. und 2. Mai ihn gesehen habe. Da war ich in seiner Wohnung, in Anwesenheit auch seiner Frau und seiner Mutter. Wusste denn seine Frau, dass du die Freundin bist? Ja, und das wusste sie. Und sie hat das dann geduldet, dass du dorthin gekommen bist? Ja, mehr oder weniger. Sie stand halt unter Druck, weil er sich das gewünscht hat und die Mutter sich dafür eingesetzt hat. Mhm. Und sie hat halt auch immer während der Ehe gesagt, sie geht jetzt. Und wie lange wart ihr denn schon befreundet gewesen? Jetzt waren es 4,5 Jahre, aber ich habe ihn schon kennengelernt, wie ich 12 Jahre alt war. Mhm. Und dann habe ich ihn über 30 Jahre nicht gesehen gehabt. Mhm. Und so hat sich das dann halt wieder recht schnell dann aber entwickelt. Jetzt hast du ihn Anfang Mai das letzte Mal gesehen. Ja, am 2. Mai. Ja. Hm? Und seitdem nicht mehr. Nein, ich durfte dann nicht mehr in die Wohnung. Wer hat dir heute die Todesnachricht übermittelt? Seine Mutter. Die ist angerufen worden von seiner Frau. Also die Mutter war jeden Tag dort. Hm. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, er ist gestorben, nur in 2 Sätzen. Und dann habe ich gesagt, wann denn? Dann hat sie gesagt, vor 3 Minuten. Hm. Und das war kurz nach 11. Und dann standst du am Telefon und konntest nichts machen? Konntest nicht hinfahren? Nein, ich kann da jetzt nicht hinfahren. Mhm. Würdest du gerne hinfahren? Natürlich würde ich gerne hinfahren, ja. Ich wäre auch gern in der letzten Woche noch hingefahren. Ich habe auch an die Frau noch einen Brief geschrieben, aber wirklich ganz liebe Worte. Und sie möchte doch bitte den Wunsch ihres Mannes erfüllen, der mich auch an seinem Krankenbett haben möchte. Mhm. Und dann hat sie sich ganz böse per SMS bei mir gemeldet, dass das nur Hirngespinste von mir wären, dass er mich noch sehen würde wollen. Und er konnte eigentlich letzte Woche gar nichts mehr reden. Und dann, sie hat trotzdem noch behauptet, er hätte sich dann bei ihr entschuldigt und sich für mich geschämt. Also sie wollte mir halt jetzt dann doch noch eine auswischen. Mhm. Du bist sicher, dass das gelogen ist? Ich bin mir sicher, dass das gelogen ist, ja. Wie hat dein Freund sich denn am 2. Mai noch geäußert, dir gegenüber? Na gut, ich saß da am Krankenbett über 1 Stunde. Einen Tag vorher, da konnte er noch sprechen. Und an dem Tag hat er eigentlich nur so, wie ich sagen, so Ja und Nein, so Laute von sich noch gegeben. Es hat sich also über Nacht sehr verschlechtert gehabt. Mhm. Ich hatte ja eigentlich wirklich gedacht, er stirbt viel schneller jetzt, weil er war auch ziemlich abgemagert und alles. Heißt, etwas Persönliches konntet ihr da gar nicht mehr besprechen? Nee, an dem Tag nicht. Ich weiß, dass er gemerkt hat, dass ich am Krankenbett sitze. Ich habe ihm auch die Hand gehalten. War die ganze Zeit die Frau und die Mutter dabei? Die waren im Wohnzimmer. Aber die Frau kam immer wieder so alle paar Minuten ins Schlafzimmer rein. Mhm. Sie war da eigentlich sehr nett, aber das habe ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass sie mal nett war zu mir und dann wieder richtig gehässig, also es war so ein Hin und Her. Wie lange warst du dann bei deinem Freund? An diesem 2. Mai? Ja. So 1,25 Stunden. Er hat außer Ja, Nein nichts mehr äußern können? Nee, dann nicht. Einen Tag vorher haben wir noch ein paar Sätze so geredet. Er hat mich auch erkannt und hat auch mich gefragt, wie das halt so beruflich mir geht, so ein paar Sätze, aber er hat gesagt, ihm geht so viel durch den Kopf, er kann gar keinen klaren Gedanken fassen, so richtig. An dem Tag vorher warst du auch am Krankenbett? Da war ich auch da, am 1. Mai. Und danach dann eben nicht mehr? Nee, am 1. und am 2. Mai. Wie lange war er erkrankt? Also die Diagnose hat er gekriegt am 28. Oktober 2008, das ist gut 1,5 Jahre her. Ja. Und das heißt aber, in der Zeit habt ihr euch in den letzten, im letzten Jahr schon oft gesehen? Ja, sehr oft. Ich war arbeitslos. Ich meine, normal ist es kein guter Zustand, aber von daher war das einzig Positive, dass er immer mal eine Woche hier war oder mal 3 Tage bei mir hier in meiner Wohnung. Und seit wann hat sich sein Zustand rapide verschlechtert? Eigentlich seit Januar. Aber jetzt in den letzten 4 Wochen, also ganz massiv. Er wollte sich auch dann keiner Therapie mehr unterziehen, weil sowieso sinnlos war, dadurch, dass er eben nicht nur eine Sorte Krebs hatte und beide ziemlich weit fortgeschritten waren. Du hast gerade schon gesagt, dass er 2 Sorten, Typen von Krebs hatte. Welche Typen waren das? Also zuerst war Magenkrebs und es gab aber schon Knochenmetastasen. Mhm. Und die Knochenmetastasen, die waren aber zum Stillstand gebracht worden durch Medikamente. Und letztes Jahr im August hat er dann noch Blasenkrebs. Ach du. Also das hat er wohl schon viele Monate vorher auch gehabt, aber dadurch, dass er Chemotherapie hatte und alles, hat man immer gedacht, die Blasenbeschwerden sind halt Nebenwirkungen. Und jeder Krebs für sich war überhaupt nicht heilbar. Also da gab es eigentlich keine Chance und jetzt wollte er die letzten paar Wochen nur noch sterben und manchmal hat er gesagt, er möchte eigentlich Tabletten nehmen und am liebsten bei mir in der Wohnung. Aber wie alt ist dein Freund geworden? 51. Ja. Du sagst, ihr wart 4,5 Jahre zusammen. Warum hat er sich in diesen 4,5 Jahren nicht getrennt von seiner Frau? Also, er war so hin und her gerissen zwischen allem am Anfang. Und dann hat es natürlich zu Hause oft Streit gegeben, ist ja klar, er ist am Anfang regelmäßig alle 6 Wochen zu mir nach Schweinfurt gefahren, also ich wohne in Schweinfurt. Und das hat natürlich viel Ärger gegeben und dann hat sie ausziehen wollen in dieser Woche, wo der 28. Oktober war, wo er die Diagnose gekriegt hat, da hatte sie ihre Sachen schon gepackt. Und er wollte es eigentlich immer so, dass sie geht. Er hat gesagt, sie hat ihm in den all den vielen Ehejahren nichts Böses getan. Und deswegen will er sie nicht einfach verlassen oder rausschmeißen. Also er war da auch nicht konsequent jetzt. Und hat dir das wehgetan, dass er nicht konsequent war? Ja, natürlich hat mir das wehgetan. Das heißt, in all diesen Jahren hast du auch sehr darunter gelitten, dass er sich nicht wirklich dann zu dir bekannt hat. Ja, genau. Aber jetzt war es halt so, wie er so krank war, hat er immer mal zwischen 2 Chemos oder so gesagt, wenn es mir besser geht, dann werde ich mich drum kümmern. Und hat auch jetzt im Januar, da hat er eine Operation gehabt an der Blase, da hat er dann auch gesagt, okay, wenn ich mich da jetzt erholt habe, ich habe zwar wahrscheinlich nur noch diesen Sommer, aber dann werde ich mich trennen. Und das habe ich aber jetzt auch wirklich für ernst genommen, weil er mir es auch nie versprochen hatte vorher. Also er hat nie gesagt, pass auf, ich trenne mich jetzt. Aber da hat er es gesagt. Da hat er es gesagt, ja. Aber er hat es nicht gemacht. Weil ihm dann die Kraft gefehlt hat. Hast du ein Verständnis für all das? Oder denkst du, er hätte doch auch sogar in der letzten, vielleicht in diesem Jahr noch entscheiden können? Ja, ich habe auf eine Art schon Verständnis, weil er immer gedacht hat, er kommt wenigstens noch kurzzeitig auf die Beine. Und er hat immer das er hat mir ja nichts vorgemacht immer, aber da hat er es gesagt und da hätte er es jetzt auch wirklich gemacht. Aber also, es hat ihm die Kraft jetzt gefehlt. Mh. Es geht halt nicht. Und vorher, kann man ja schon so sagen, hat er dich schon auch immer wieder eigentlich hingehalten, ne? Hingehalten will ich jetzt auch nicht sagen. Er hat einfach gesagt, ich trenne mich jetzt nicht. Mh. Also das hat er schon gesagt. Er liebt mich zwar mehr wie die Frau, das hat er auch gesagt, aber er hat gemeint, er fühlt sich halt so verpflichtet, dass er sich nicht trennt. Einfach so. Und hat dann aber auch gesagt, wenn sie an dem Punkt ist, dass sie geht, dann wird er sie nicht zurückhalten. Und der Punkt kam ja dann in der Woche, wo er diese erste Diagnose hatte. Jetzt ist er auch vor 2 Stunden verstorben. Ja. Und du bist die Geliebte, das 5. Rad am Wagen quasi, und sitzt jetzt in deiner Wohnung, kannst überhaupt nichts tun. Genau. Das ist auch furchtbar. Natürlich. Aber vielleicht die letzten Tage waren eigentlich noch schlimmer. Weil ich nicht hin konnte. Mhm. Mhm. Und die Mutter und die Familie, alle waren dort, nur ich nicht. Mhm. Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass er immer gesagt hat und hat immer gesagt, ich will eigentlich bei dir sterben. Mhm. Ja. Aber ich will dir mal was sagen, Gabi. Mhm. Man spricht ja nicht schlecht über Menschen, die gestorben sind oder tot sind. Dass er nicht bei dir gestorben ist, liegt auch an seiner Entscheidungsschwäche. Natürlich, da hast du recht. Mhm. Das sagen mir auch meine Freundinnen und meine Kinder. Mhm. Das stimmt auch. Und das hat er auch selber gewusst. Und er hat auch noch vor ein paar Wochen mir SMS geschrieben oder auch am Telefon gesagt, warum war ich nur so schwach? Warum habe ich das so weit kommen lassen? Ach, das hat er immerhin am Ende noch gesagt. Genau. Da ist ihm das klar geworden. Ja. Das finde ich ja auch dann wiederum respektabel, dass er das so empfunden hat und es dir auch gesagt hat. Ja. Das ist ja quasi eine Entschuldigung. Ja, schon. Für all das, was schiefgelaufen ist. Mhm. Immerhin hat die Mutter dich benachrichtigt. Ja. Die Frau hätte dich wahrscheinlich gar nicht angerufen. Weiß ich nicht. Wie geht das denn jetzt weiter? Wirst du auf die Beerdigung gehen? Ich gehe ganz sicher dahin, ja. Mhm. Du weißt, wann die sein wird und wo die sein wird? Ja, das weiß ich. Ich weiß auch den Friedhof. Ich war auch dort schon, bin da mit ihm schon durchgelaufen. Mhm. Und ich weiß auch die Kirche. Das ist alles schon geregelt gewesen im Vorhinein. Na gut, ich meine, das ist eine Großstadt, in der er beerdigt wird. Da weiß man ja, welcher Friedhof für wen zusteht. Genau. Das weiß ich schon und ich nehme jetzt ganz einfach mal an, das wird am Freitag sein, aber ich werde es bestimmt erfahren. Was hast du denn gerade gemacht, als das Telefonat kam und das Telefonat zu Ende war? Als ich das Telefonat von seiner Mutter gekriegt habe? Ja, genau, die Todesnachricht. Ich war eigentlich vor Erschöpfung hier auf meiner Couch eingeschlafen. Mhm. Und dann hat es geklingelt und ich habe dann schon den Namen gesehen von der Mutter auf meinem Telefon und dann war mir schon klar, was passiert ist. Mhm. Weil ich eigentlich jetzt die ganzen Tage schon mitgerechnet habe. Und manchmal habe ich auch gebetet, es möge jetzt recht schnell gehen. Das heißt, du hast die ganzen Tage an deinen Freund gedacht, wie er stirbt, wie er leidet. Genau. Und du konntest nicht bei ihm sein. Ja. Hm. Bist du eine sehr allein lebende Frau oder hast du Freunde? Ich habe Freunde, gute Freunde. Ja. Ich habe auch 2 Kinder. Ah ja. Mein Sohn, der ist auch jetzt hier in der Wohnung, aber ich habe ihn gar nicht aufgeweckt. Mhm. Meine Tochter, die hört jetzt auch zu, die schaut auch auf deine Sendung. Ich habe ihr eine SMS geschrieben, weil sie war noch wach, dass ich jetzt mit dir sprechen kann. Mhm. Wie alt ist denn dein Sohn und deine Tochter? Meine Tochter ist 28. Ja. Mein Sohn ist 21. Ja. Ja. Wie wirst du jetzt die weitere Nacht verbringen? Das weiß ich jetzt eigentlich noch nicht. Mhm. Ich meine, wenn ich reden will, werde ich eventuell meinen Sohn aufwecken. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe auch schon mit einer Freundin vorhin gleich telefoniert. Ich muss dir mal sagen, dass ich, also wenn ich mich in dich hineinversetze, tut mir das so, so leid, weil du wirklich in den letzten Jahren es schon so schwer gehabt hast, eben mit der Entscheidungsschwäche deines Freundes und jetzt in diese Dramatik hineingekommen bist und dir alle Hände gebunden sind und du mit deinen Schmerzen völlig allein da stehst. Also gut, du hast ja die Kinder natürlich, das meine ich jetzt so nicht, aber du stehst halt alleine da und kannst konntest die letzten Meter mit ihm nicht gehen und auch nicht bei ihm sein. Das tut mir sehr, sehr leid, muss ich dir sagen, Gabi. Und es trifft deine, Schuld trifft dich in keinster Weise. Du hast ja alles getan, was du tun konntest. Ja, das weiß ich. Mhm. Und ich meine, letztendlich ist er schuld, weil er wollte eigentlich wirklich, ich sag's jetzt mal in meinen Armen, wollte er sterben. Mhm. Und er konnte es nicht, aber es war seine Schuld. Ich sehe das so. Dennoch hast du diesen Mann sehr geliebt. Ja, sehr. Ja, das höre ich ja. Mhm. Mhm. So, liebe Gabi, jetzt möchte ich dir sehr gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja. Das ist heute Nacht der Henning, der würde dich jetzt gleich zurückrufen, wenn du auflegst. Okay. Nochmal mein tiefes Mitgefühl. Ja, danke. Und viel Kraft für die nächste Zeit und auch die, sicher, wenn du zur Beerdigung gehst, wird das für dich schwierig sein. Natürlich. Aber nimm dir jemanden Vertrauten mit an deiner Seite, dass du da nicht alleine bist. Das werde ich auch machen. Ja, das mach unbedingt. Ja. Liebe Gabi, von Herzen viel Kraft und alles Gute. Ich möchte noch ganz kurz was sagen. Mhm. Ich schaue deine Sendung schon ganz, ganz lange, auch meine Tochter. Und gerade in den letzten Nächten, ich habe mir auch die Sendung immer wieder aufgezeichnet und habe sie dann zeitversetzt geschaut. Und deine Stimme, das hat mich einfach immer beruhigt. Und das möchte ich dir nochmal sagen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Sehr nett von dir, Gabi. Bitte. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. 1.48 Uhr haben wir. Und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier jetzt live in unserer Sendung, hier bei 1 Live oder im WDR Fernsehen und im WDR Fernsehen, da meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 26. Hallo Stefan. Ja, hallo. Hallo Stefan. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe Liebeskummer. Was ist denn passiert? Also meine Ex-Freundin mittlerweile hat mich mit meinem besten Kumpel betrogen. Mm. Ja. Wie lange warst du mit deiner Freundin oder bist du mit deiner Freundin zusammen? Oder warst du? 1,5 Jahren. Ja. Und wann ist das passiert mit dem Kumpel? Vor ein paar Tagen ungefähr. Wie ist es rausgekommen? Also es ist am Anfang, als ich mit meiner Freundin zusammen war, eigentlich alles ganz normal. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, dass er ziemlich abweisend wirkt auf mich. Und ich bin dann nach Hause mal gegangen und habe dann meine Freundin mit meinem besten Kumpel im Bett erwischt. Also so richtig klassisch, du bist reingekommen und die lagen da. Ja, genau. Und waren zugange. Ja, genau. Das sieht man eigentlich nur im Fernsehen. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich dass es sowas wirklich gibt. Mal in diese Situation komme. Ja. Wie hast du denn da reagiert? Naja, ich habe beide rausgeschmissen. Hm. Gab es denn danach ein Gespräch zwischen dir und deiner Freundin? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe mit ihr seitdem überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Das sind jetzt ein paar Tage, sagst du? Ja, genau. Hm. Sie hat sich bei dir auch nicht gemeldet, um sich vielleicht zu erklären oder zu entschuldigen? Naja, sie hat einige Male hat sie versucht, mal mich anzurufen. Hm. Aber ich bin immer noch irgendwie so verletzt, ich kann mit ihr gar nicht reden. Ich habe das jetzt gar nicht richtig kapiert. Habt ihr da eine gemeinsame Wohnung, oder? Wir hatten eine gemeinsame Wohnung. Und da aus der ist sie jetzt raus? Ja, genau. Aber sie muss doch noch irgendwie welche Sachen haben, wie geht das? Naja, klar, hat sie noch Sachen hier, die wird sie irgendwann abholen. Und wo ist sie jetzt? Jetzt im Moment denke ich, dass sie bei meinem ehemaligen Freundes. Ach so, du meinst, so eng ist das? Weißt du doch gar nicht. Kann doch auch sein, dass das einfach so eine Affäre, eine Nachtgeschichte war. Ja, ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich denke mal, dass sie da ist. Ich meine, wo soll sie sonst sein? Das heißt, ist das ein Freund oder ein Kumpel? Es war mein bester Freund. Ein bester Freund? Ja. Das ist ein großes Wort, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ihn ja auch schon so seit 5,5 Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass sie was mit ihm anfängt oder dass er was mit ihr anfängt. Also, ja, genau. Also beide kann man ja. Und der hat sich bei dir auch noch nicht gemeldet? Ich sehe sehen ab und zu, aber ich rede mit ihm kein Wort, weil er wohnt ja fast bei mir in der Nähe. Aber was ist das für eine Situation? Ihr lauft euch auf der Straße über den Weg und ihr sprecht nicht? Nee. Und er sagt zu dir auch nichts? Nein, überhaupt nicht. Ich würde ja wenigstens eine Entschuldigung erwarten oder so. Aber hallo. Oder dass er sich, oder dass er versucht, mit mir zu reden über die Situation, wie es... Ja, irgendwas erklären. Kann. Natürlich. Aber was ist denn das für eine Freundschaft? Das denke ich mir auch. Also das kann ja keine große, tiefe Freundschaft gewesen sein. Dann hast du dich getäuscht. Ja, eigentlich schon. Das heißt, auf einen Schlag Freundin weg, bester Freund weg. Ganz genau. Und beide melden sich nicht, sind zu feige, dir gegenüberzutreten und dir irgendwas zu sagen. Ganz genau. Sind sogar zu feige, dir ins Gesicht zu sagen, pass auf, wir sind jetzt ein Paar, wir lieben uns. Selbst dazu sind sie zu feige. Ja, genau, das sehe ich genauso. Boah, ist das krass. Ja. Ist das krass? Das denke ich mir auch. Das steckt man nicht so leicht weg. Nee, eigentlich nicht. Die Beziehung, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, oder ein bisschen versucht zu erzählen, die Beziehung zu deiner Freundin war bis kurz davor gut, oder? Ja, sie war eigentlich relativ harmonisch und wir haben uns auch gut verstanden. Anderthalb Jahre? Ja, genau. Wobei wir gar nicht wissen, wie lange das schon läuft zwischen den beiden. Ich vermute mal, dass es von Anfang an zwischen denen gelaufen ist. Die ganzen anderthalb Jahre? Ich denke, ich habe eine Vermutung, ja. Warum kommst du darauf? Naja, ich weiß es nicht. Mein bester Freund hat immer komisch reagiert, wenn er meine Freundin gesehen hat. Und das ist dir von Anfang an aufgefallen? Irgendwo ist es mir aufgefallen, aber ich kam damals nie auf die Idee zu glauben, dass die beiden was miteinander haben. Was heißt denn komisch reagiert? Naja, wenn er sie gesehen hat, dann, ja, wie soll ich das erklären? Er hat halt immer versucht, sich ihr zu nähern oder hat sie immer blöd angefasst. Och. Wie, und hast du nicht gesagt, hier, unter Freunden, naja, sagt man da, was machst denn du? Klar habe ich versucht, ihm zu sagen oder ihm zu zeigen, dass es meine Freundin ist und dass er die Finger davon lassen soll. Aber ja, ich habe das nie so ernst genommen eigentlich. Aber unter Jungs redet man doch dann auch, wenn man dann eine neue Freundin hat, nach dem Motto, komm, wie findest du die? Erzählt man über sie. Habt ihr das auch gemacht? Und hast du mit ihm über sie gesprochen? Ja. Und wie hat er sich da dann geäußert in diesen Gesprächen? Naja, er hat eigentlich immer gesagt, dass er sie ganz süß findet und ja, dass er mich beneidet irgendwo. Ach so. Na okay, das kann man ja auch sagen als Freund, aber man lässt die Finger natürlich dann von der Frau des Freundes. Ja, klar, ich bin nie davon ausgegangen, dass er was mit dir anfängt. Na gut, also wir wissen nicht genau, ob es wirklich schon so lange läuft. Du hast diese Vermutung jetzt, man weiß es nicht. Es kann sein, dass es auch erst später. Letztendlich ist es auch jetzt egal. Entscheidend ist, wie die sich jetzt verhalten. Ja, genau. Und du sitzt da und wie ein begossener Pool. Ja, im Endeffekt schon, ja. Heftig. Und weiß eben nicht, was ich jetzt machen soll. Weil gar nichts. Ich vermisse sie natürlich. Was? Ich vermisse sie natürlich und ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mit ihr wieder was anfange, dann kann ich ihr so schnell überhaupt nicht mehr vertrauen. Nein, also du hast sie rausgeschmissen. Ich habe sie rausgeschmissen. Das finde ich richtig. Das finde ich in der Situation vollkommen richtig. Du hast sie rausgeschmissen, du hast ihn rausgeschmissen. Ja. So, was willst du mehr machen? Naja. Alles andere muss erstmal, wenn irgendwas noch passieren sollte, von ihr kommen. Ja. Also lass bloß die Finger vom Handy und ruf die nicht an. Ja. Also schon gar nicht in dem Sinne, dass sie zurückkommen soll oder so. Dann stehst du eher wie ein Hampelmann da. Na, dann stehe ich wie ein Idiot da. Absolut. Absolut. Alle Welt hätte Verständnis dafür, wenn du ihr nochmal eine gesalzene E-Mail schreibst oder und ihm auch. Aber dann ist es auch gut. Ja. Die Arschkarte haben die, moralisch gesehen. Du nicht. Die. Ja. Ihr habt doch sicher auch einen gemeinsamen Freundeskreis, ne? Was sagen die? Ja, natürlich. Die müssen. Hast du schon? Die wissen alle davon und finden es natürlich alle zum Kotzen, dass er sowas gemacht hat. Aber die wussten vorher nichts davon. Die wussten vorher auch nichts davon. Nee. Mhm. Also die waren da völlig ahnungslos. Mhm. Tja, und jetzt sitze ich natürlich zu Hause, denke mir. Horror. Jetzt sitzt du da. Es ist ein Horror, ja. Mhm. jetzt musste das irgendwie noch, das muss jetzt irgendwie gemanagt werden, dass die ihre Sachen noch aus der Wohnung holt. Sind das viele Sachen? Sind das Möbel auch? Es sind auch Möbel, aber nicht so viele. Mhm. Also sie hat nur einen Haufen kleine Sachen noch da, wie Klamotten und so. Mhm. Also das müsste ich, ich denke, da werde ich hier einen Brief schreiben und werde sagen, sie soll ihre Sachen abholen. Wenn du nicht da bist. Oder wenn du da bist, ja. Oder wenn ich da bin, was natürlich besser wäre, was sonst nimmt sie vielleicht irgendwelche aus, dass sie irgendwelche Sachen mit mir gehören. Was, habe ich jetzt verstanden, wenn? Es wäre besser, wenn ich da bin, weil nicht, dass sie dann Sachen mitnimmt, die... Achso, ja. Hat die noch einen Schlüssel von deiner Wohnung? Sie hat einen Schlüssel, ja. Ja, würde ich mal schön auch das Schloss erstmal austauschen. Ja. Ist diese Wohnung auf euch beide gemietet oder ist es deine? Das ist auf uns beide. Aber du kannst die auch alleine weiter finanzieren? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also Stefan, üble Situation. Ja. Wie gesagt, ich... Und bei all dem sagst du immer noch, da ist noch Gefühl und Liebe da. Irgendwo ist noch Liebe da, natürlich, weil ich kann die Gefühle nicht von einem Tag auf den anderen einfach abschalten. Das geht. Eigentlich müsste doch diese Liebe, die da noch irgendwie ist, komplett überflutet sein von Zorn. Eigentlich schon, ja. Von wahnsinnigem Zorn. Ne, eigentlich. Ja, den hatte ich am Anfang. Am Anfang habe ich sie dafür nur noch gehasst und weiß ich nicht. Also, wie gesagt, bloß nicht hinterher betteln, sondern die muss sich dir erklären und dann würde man weiterschauen und er muss sich erklären. Ja. Du kannst ruhig nochmal da deine Wut rauslassen, verbal, oder kannst deinen Zorn formulieren, aber dann ist auch gut. Mehr kannst du nicht machen. Okay. Dann kannst du einfach sagen, musst du einfach für dich so abspeichern, einmal richtig Pech gehabt im Leben. Ja. Kann man nichts machen, kann jedem passieren. Ja, das stimmt auch. Ja. Stefan, tut mir leid. Ja. Dann musst du jetzt durch. Ja, das stimmt. Und das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen kritischer an die Frauen gehen. Vielleicht gab es da auch schon Anzeichen, wo du ein bisschen großzügig hinweggesehen hast. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, das mag sein, ja. Könnte sein, ja. Mein Lieber, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich rum. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Also ja, danke dir, ne? Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. 1.59 Uhr und 14 Sekunden. Unsere Sendung ist gleich rum. In der Technik war Malte Emils. Und morgen sind wir wieder da. Auch wieder morgen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Unter unserer Nummer 0800 220 5050, da sind die Leitungen geschaltet, gerne auch dann während der Sendung oder natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.